in meinen Armen, wo du weich gelandet bist. Ich wusste gleich, dass mein Herz für dich nur eine Zwischenlandung ist. Du brauchst dir wieder mal die Flügel und brauchtest jemanden, der sie heilt. Doch wie vergänglich auch die Zeit war, ich hab sie gern mit dir geteilt. Mein Engel, der zu nah am Boden fliegt, der mehr Schutz braucht, als er selber gibt, der ewig unterwegs ist, weil er die Freiheit liebt. Mein Engel, der zu nah am Boden fliegt, der mehr Hilfe braucht, als er selber gibt, ein Engel, der viel zu nah am Boden fliegt. Du fragtest mich, kann ich bleiben, bis ich wieder fliegen kann? Wann immer das auch sein wird, vielleicht morgen oder irgendwann. Du warst so stark und so zerbrechlich, ich liebte deine Ehrlichkeit. Und ich spürte mit jedem Herzschlag schon das Ende unserer Zeit. Mein Engel, der zu nah am Boden fliegt, der mehr Schutz braucht, als er selber gibt, der ewig unterwegs ist, weil er die Freiheit liebt. Mein Engel, der zu nah am Boden fliegt, der mehr Hilfe braucht, als er selber gibt. Ein Engel, der viel zu nah am Boden fliegt. Flieg, mein Engel, fort in deine Welt. Schutz braucht, als er selber gibt, der ewig unterwegs ist, weil er die Freiheit liebt. Mein Engel, der zu nah am Boden fliegt, der mehr Hilfe braucht, als er selber gibt. Ein Engel, der viel zu nah am Boden fliegt. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.